Упражнение 25, страница 16. А. Sagen, sagt. Tage, Tag. Fragen, fragt. Liegen, liegt. Zeigen, zeigt. Bilder, Bild. Baden, Bad. Freunde, freundlich.